es mich die Vala gewarnt, durch Albris ihr droht uns das Erbe. Mit neidischem Grimm rollt mir den Iblo, doch scheut nun nicht in den mächtigen Scharen, meine Helde zu, wenn ihr siegt. Ihr allein nützte neidisch des Ringes Runen zu aller edlen Entwusetbar. Der Helden Mut entwendet mir, die Kühnen selber zwänge zum Kampf mit ihrer Kraft, mit Kriegen mich. Sorgen sann ich nun selbst, den Ring dem Feind zu entreißen. Selbst als Zoll ich ihm zahlte. Doch mit dem ich betrog, ihn darf ich nicht treffen. Machtlos von ihm erläge mein Mut, dass ihn die Bande, die mich binden, wer euch vertreibt. Ich verteidige, bin ich nun Knecht. Nur einer könnte, was ich nicht darf. Ein Held, ich helfe nie. Reizte König ihn auf, gegen der Götter. teilt sich das Schwert. Sei nicht Gottes Gunst ihm beschied. Wie wollt ich listig selbst mich belügen? So leicht ja ein Trog mir flickert den Trog. Zu tief der Scham, nur ich schaute sie mich. Ihren Willen muss ich gewähren. So nimmst du von Sieg und den Sieg. Ich bete an, ich ring, hier ich dich das Halt. Erfuhr dich die Flucht, die Siege und mich. Was ich liebe, muss ich verlassen. Warren wird je mich frei. Höhet verraten wir mir traut. Hey,